Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und ich sende in verlässlich unzuverlässiger Reihenfolge live ungeschnitten und frisch von der Webcam. Und das ist mal wieder eine Folge, in dem Fall die zweite der Reihe Lexikon der problematischen Begriffe. In der letzten Folge haben wir uns mit dem schönen Wort Terrorist befasst, jetzt mit einem anderen T-Wort, nämlich Tsunami. Und lese das gerade mal vor, was die Wikipedia zu Tsunami sagt. Ich habe es jetzt vorher nicht gelesen, sondern ich bin jetzt genauso überrascht. Also Tsunami ist japanisch und heißt wörtlich wahrscheinlich sowas wie Tsunami oder so. Ich weiß nicht, wie man sowas ausspricht. Wörtlich Hafenwelle, deutsch ehemals Erdbebenwoge. Das finde ich ja ein schönes Wort und das könnte man auch ersetzen und dann könnte, denke ich mal, dass es dann vielleicht auch klar ist, warum man mit diesem Begriff ein bisschen vorsichtig sein soll. Also das ist eine besonders lange Wasserwelle, die sich über sehr große Entfernungen auszubreiten vermag, beim Vordringen in Bereiche geringer Wassertiefe, was gestaucht wird und sich dadurch an einer flachen Küste zu einer hohen Flutwelle auftürmt, sodass das Wasser weit über die Uferlinie trägt und so weiter und so fort. Ja, genau. Also zum Beispiel, das entsteht durch unterseeische Erdbeben, durch das Hineinrutschen großer Erdmassen ins Wasser und sehr selten entstehen Tsunamis auch durch das durch den Einschlag eines Himmelskörpers. Finde ich auch ein schönes Wort, Himmelskörper, das sollte man vielleicht viel häufiger. Durch das Wort Himmelskörper sollte man deutlich häufiger verwenden. So, wenn wir uns erinnern, ich weiß nicht mehr, wann das Jahr war, paar 90, glaube ich, war das, oder 2000 irgendwas, kürzlich war wieder 10 Jahres, was, 2006, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es ja diesen Tsunami da in Thailand, bei dem auch viele Deutsche umgekommen sind. Auch der Mann einer Frau, die ich kenne, ihn weiß ich nicht, ob ich den kannte. Auf jeden Fall habe ich den Eindruck, dass seit diesem Zeitpunkt dieser Begriff auftaucht, wenn es um etwas geht, was früher Katastrophe, wichtiges Ereignis, Umwälzung, Revolution und so weiter, wenn es um sowas geht. Es wurde auch schon vom, und da finde ich, da wird es dann schwierig, vom Einwanderungstsunami oder Flüchtlingstsunami oder sowas geredet. Ich habe es nicht mehr nachrecherchiert, wer das getan hat, interessiert mich auch nicht. Aber ich meine, das war nicht aus der AfD, sondern aus der CDU-Ecke kam dieser Begriff. Also für mich ist ein Tsunami eine Katastrophe, eine Naturkatastrophe, die enorme Zerstörung und durchaus relevante Volumina an Todesopfern, das ist auch ein blödes Volumina, also viele Todesopfer zur Folge hat, fordert, finde ich auch so einen komischen einen Ausdruck, dass eine Naturkatastrophe etwas fordert, so wir fordern Todesopfer. Das ist aber vielleicht ein anderes Wort, sollte ich vielleicht mal in die Liste aufnehmen, fordert Todesopfer. Also auf jeden Fall, ich finde es echt schwierig, weil man würde vielleicht an der Stelle auch nicht Vulkanausbruch oder Erdbeben oder Killer-Orkan oder sowas sagen. Und ich finde, von einem Ereignis zu sagen, dass es viele Todesopfer fordert oder implizit anzudeuten, dass es viele Todesopfer fordert und riesige Sachschäden verursacht, halte ich ein bisschen für schwierig. Also ich plädiere dafür, also ich halte den Begriff Tsunami für irgendein anderes Ereignis als einen Tsunami einzusetzen, als Bild, halte ich für sehr, sehr, sehr problematisch und deswegen plädiere ich für die Aufnahme des Wortes Tsunami in das Lexikon problematische Begriffe. Und ich würde mich sehr freuen, wenn viele, viele Journalisten und andere Menschen, Politiker und so weiter, ein bisschen vorsichtiger wären mit diesem Ausdruck Tsunami, wenn er nicht auf einen Tsunami angewandt wird. Recht hübsch habe ich jetzt gerade in der Wikipedia gesehen. Den Begriff haben wohl japanische Fischer geprägt, die sozusagen rausgefahren sind und da draußen auf dem Meer gar nichts gemerkt haben, weil es eben eine sehr flache und lange Welle ist. Also es ist nicht irgendwie so eine Welle, wie man sie aus diesen japanischen Zeichnungen kennt, sondern so eine, mit so einer Schaumwoge obendrauf. Und die waren draußen fischen, kommen zurück und das ganze Ufer ist verwüstet, der Hafen ist verwüstet. Und deswegen haben sie es eben Hafenwelle genannt, weil sie dachten, die Welle war ja da draußen nicht. Das, so eine Welle, die das zerstört, das muss ja eine riesige Welle gewesen sein. Wir haben draußen keine gesehen, also muss es eine Hafenwelle gewesen sein. Also wenn man es genau nimmt, ist Tsunami auch noch so ein Wort, so wie Maulwurf oder so. Also eine Art, ist nicht vergleichbar, aber Maulwurf heißt ja eigentlich Mordwurf, also Erdwurf und nicht Maulwurf, weil so ein Maulwurf mit seinem Maul, wer mal einen Maulwurf gesehen hat, das sind so kleine, wirklich sehr, sehr kleine Tiere, so ein bisschen große Mäuse, kleine Ratten mäßig. Und die mit ihrem Näschen werfen die natürlich nichts. Also es, der Begriff ist sozusagen per se auch noch eine Art Irrtum. Gut, falls ihr dieses Ping gehört habt, das heißt, dass ich jetzt demnächst eh weg muss. Das werde ich dann auch tun. Und bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Freue mich auf Däumchen nach oben, freue mich, wenn ihr das Wort Tsunami gezielter verwendet, freue mich, wenn ihr auf den Abo-Knopf bei YouTube drückt und freue mich, wenn ihr zusätzlich zum Abo-Knopf auch noch das Glöckchen drückt, dann verpasst ihr kein Live-Video mehr. Und erscheinen wird dieses Video auch jetzt dann in den nächsten Minuten bei ogok.de auf meinem Blog. Und ich wünsche euch, möge der Saft mit euch sein, schwimmt nicht so weit raus, vor allem nicht beim Tsunami und trinkt nicht so viel. Tschüss.